Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland bis zum 15.10.2015. Ticket Nummer 146234, Aktivboxset im Lager der AG Technik in Essen. Der Vorstand möge beschließen, die defekten Boxen zu entsorgen. Dieser Antrag ist von Pac-Man. Er hat das mal recherchiert, dass sich eine Reparatur finanziell nicht lohnen würde, und der Vorstand hat diesem Antrag stattgegeben. Ticket Nummer 153935 ist ein Mitgliedsantrag. In diesem Fall wurde dieser vom Vorstand abgelehnt. Mit den Ticketnummern 155787, 156501 und 158372 wurden drei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 156667, Barkasse LPT 152. Dieser Antrag ist von Barco für das LPT-Orga-Team. Hallo lieber Vorstand, für die Barkasse beantragen wir ein Budget von 500 Euro für kleinere benötigte Anschaffungen vor Ort für Orga und Aufbau. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 155448, Hosting-Antrag. Dieser Antrag ist von Magu 12 oder Magu 12. Bisher habe ich die Domain piratenpartei-langenfeld.de bei mir privat gehostet. Falls ihr die Domain übernehmen wollt, meldet euch bitte zeitnah, da ich beabsichtige, diese Domain zu kündigen und sie dann auch zum Beispiel von der Jungen Union, wie schon piraten-langenfeld.de, gekapert werden kann. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 158257, Finanzantrag Reinigungskosten LPT 152. Dieser Antrag ist von Vaco für das LPT-Orga-Team. Der Vorstand beschließt, 175 Euro plus Mehrwertsteuer, insgesamt 208,25 € für die Reinigung der Räumlichkeiten an die für die Schule tätige Reinigungsfirma zu zahlen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 158259, Leinwand LPT 152. Das ist ein Finanzantrag, auch von der WAKO für das LPT-Orga-Team, für eine Leinwand von 3x4 Metern inklusive Stellfüße beantragen wir 60 Euro plus Mehrwertsteuer, insgesamt 71,40 € laut Angebot im Anhang. Gründung ist, dass die Leinwand in der Aula vor der Bühne angebracht ist und deshalb für uns nicht nutzbar. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 158368 stand auf dem LPT von meinpiratenshop.de. Dieser Antrag ist von Paki. Der Landesvorstand möge beschließen, dass der Merchandising-Shop meinpiratenshop.de auf dem kommenden LPT einen Stand zum Verkauf von Merchandising-Artikeln aufstellen darf. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 158796, Sprinter LPT 152. Dieser Antrag ist von Vaco für das LPT-Orga-Team. Für den Transport der Technik aus dem Lager in Essen und zurück beantragen wir ein Budget von 300 Euro für einen Sprinter. Auch dieser Antrag wurde angenommen.